So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zum Dicken Engel am 7.5.2018. Wir erzählen heute so ein bisschen was über Diskurs, das heißt eigentlich weniger wir als vielmehr Tobias, der sich dafür freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ja, fangen wir einfach mal mit einer blöden Frage an, Tobias. Wir hatten ja schon sehr viele Tool-Diskussionen in dieser Partei und jeder will was anderes. Warum wollen wir jetzt unbedingt Diskurs? Weil Diskurs ganz toll ist, ja. Also was für Diskurs jetzt spricht, es gibt da schon einige Gründe, denke ich. Ich habe das auch schon bei der Einführung gesagt, als wir damals in der Prüfungssitzung darüber geredet haben. Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir schon recht viel Erfahrung mit Diskurs in der Partei haben oder auch in anderen Piratenparteien. Es gibt auch allgemein so einen Trend, habe ich das Gefühl, dass immer mehr bei Neuinstallationen von Webforen oder Mailinglisten sich Gedanken machen und dann gleich zu Diskurs umsteigen, weil es doch diverse Vorteile bietet und jetzt nach ungefähr 6 Jahren Entwicklungszeit schon relativ ausgereift ist. Wir sind aktuell bei Version 2.0. Wir bekommen ungefähr alle 6 Monate eine neue Version und da tut sich auch immer relativ viel. Also es kommen sehr viele Features dazu. Die Fehlerquote ist auch schon relativ niedrig, finde ich. Mir sind jetzt auch gar keine großen Bugs mir bekannt, die in den letzten Jahren aufgetreten sind. Und wir haben jetzt in Bayern schon 3 Jahre Erfahrung damit. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben das am 25. April gestartet, 2015, genau. Und das lief relativ gut. Also die Beteiligung könnte ein bisschen höher sein, finde ich, aber so insgesamt ist da schon eine relativ vernünftige Plattform, um alle Diskussionen durchzuführen. Andere Landesverbände haben dann auch nachgezogen, da weiß ich leider nicht, wann das war. Also Berlin hat auch schon Diskurs seit einiger Zeit und Schleswig-Holstein hat eine Instanz. Was ich noch betreue, ist Diskurs in der Schweiz. Das läuft auch schon seit ungefähr 2 Jahren. Also dort ist Diskurs das Hauptdiskussionstool, das auch öffentlich erreichbar ist unter discourse.piratenpartei.ch. Vor kurzem habe ich auch herausgefunden, dass die französischen Piraten Discourse einsetzen. Also man sieht schon einen gewissen Trend zu Discourse, finde ich. Ja, Dankeschön. Ich gehe einfach mal rüber ins Pad. Da steht eine etwas provokante Frage: Gibt es inzwischen einen nachrüstbaren Trollfilter für Discourse? Formulieren wir es mal anders. Was macht denn Discourse gegen Trolle immun oder zumindest für Trolle schwer benutzbar? Also eine vernünftige Diskussion, ich würde nicht sagen zu erzwingen, aber zu einer vernünftigen Diskussion hinzukommen, ist schon so eine Art Hauptentwicklungsziel von Discourse. Dazu haben sich die Entwickler schon relativ viele Gedanken gemacht. Also eine Funktion, die relativ bekannt ist, ist die Like-Funktion. Also man kann Beiträge liken und damit auch ein bisschen die schlechten von den guten unterscheiden, je nachdem, wie man das jetzt definiert. Also was hat die Leute im Schnitt gut finden und was sie nicht so gut finden. Also der Trend, ich glaube, bei uns im Forum ist, dass einfach so längere, durchdachte Beiträge schon relativ viele Likes bekommen. Also wenn man da einfach einen Nerv trifft und sich mehr als 3 Sekunden Gedanken macht, dann sammelt man deutlich mehr Likes ein als andere, die vielleicht nur 1-2 Zeilen schreiben. So spontan. Die gegenteilige Funktion ist die Meldefunktion. Also es gibt unter jedem Beitrag die Funktion, den Beitrag zu melden. Das müssen sich dann die Moderatoren anschauen. Es ist aber erstmal so, wenn mindestens 3 Leute eine Meldung abgeben zu einem Beitrag, wird der erstmal ausgeblendet. Was ausgeblendet heißt, man sieht den Text nicht mehr, hat aber dann noch einen Link, den man aktivieren kann, um den kompletten Text zu lesen. Also es wird jetzt keiner zensiert oder irgendwas, es wird nichts weggeschmissen erst, sondern es wird einfach ausgeblendet aus dem normalen Diskussionsfluss. Die Moderatoren können dann entscheiden, ob das jetzt wirklich stimmt, was der Nutzer da gemeldet hat. Also man kann melden, ob das irgendwie off-topic ist oder unangemessen, beleidigend oder was auch immer. Man kann auch sonstige Gründe angeben. Also wenn jemand wiederholt immer wieder das gleiche postet, kann man das auch melden. Was den Leuten nicht gefällt, das können sie einfach dort melden. Das sollte definitiv öfter benutzt werden. Das scheint so zu sein, dass sie dafür nicht so trauen. Also kann ich nur sagen, macht das einfach. Also ihr bekommt dann auch Feedback von den Moderatoren, wenn es irgendwie zu viel wird oder unpassend ist. Das ist auf jeden Fall eine Funktion, die, wenn die gut genutzt wird, schon hilft. Also wenn so tolle ein bisschen merken, dass sie einfach ständig ausgeblendet werden, dann macht es vielleicht ein bisschen weniger Spaß, wenn nicht angemeldete Benutzer einfach das überlesen. Und ja, man sieht einfach, dass manche Leute öfter ausgeblendet werden als andere und das hinterlässt da keinen so guten Eindruck. Was es auch noch gibt, ist das allgemeine Vertrauenssystem. Also es gibt verschiedene Funktionen in Discord, die werden erst freigeschaltet, wenn man sich ein bisschen bewährt im Forum. Also wenn man, es ist relativ kompliziert, also man muss diverse Likes sammeln, man muss gewisse Zeit mit Lesen verbringen, man muss Sachen geschrieben haben, gelesen haben, nur man darf eine bestimmte Menge von Meldungen bekommen und sowas. Und dann steigt man eben im Vertrauensrang auf. Das kann man sich auch bei den Benutzern anschauen. Also sieht man auch vielleicht, ob jemand neu ist oder schon erfahren und beliebt, sag ich mal. Das ist dann auch so, dass man immer dann ein bisschen kritische Funktionen erst bekommt, wenn man in höheren Vertrauensstufen ist. Das kann man auch recht gut einstellen. Also wir sind größtenteils noch bei den originalen Einstellungen. Wir diskutieren auch in Discords auch schon oft über Änderungen an der Konfiguration. Also wenn da irgendjemand Probleme hat damit, können wir da jederzeit drüber diskutieren. Ja, dann gehen wir doch einfach mal in Richtung Benutzung. Wie benutzt man denn jetzt Discourse im Verhältnis zu einem üblichen Forum, einer Mailingliste? Gibt es da Unterschiede? Wie sehen die aus? Also grundsätzlich soll Discourse Foren und Maillisten ersetzen können. Also man kann Discourse über eine Weboberfläche bedienen, die man eben sieht auf forum.partei.de. Oder man kann Discourse auch komplett über Mail bedienen. Also man bekommt für Posts E-Mails zugeschickt und kann auch seit einiger Zeit jetzt bei uns auf diese Mails antworten. Also man kann das nutzen wie eine Mailliste tatsächlich. Die Funktion, dass man Beiträge komplett, also Themen neu erstellen kann per Mail, das ist noch nicht aktiviert. Das kommt dann noch zum Laufe der Zeit. Ja, also im Prinzip, das ist schon relativ ähnlich zu üblichen Webforen. Es gibt verschiedene Kategorien, die hierarchisch sind. Also es gibt eine Oberkategorie und es gibt eine Unterkategorie. Discord sagt, es gibt nur zwei Ebenen, andere Foren haben ein bisschen mehr Ebenen. In diesen Kategorien gibt es dann Themen oder Topics und diese Themen bestehen dann aus beliebig vielen Beiträgen. Das ist quasi schon darauf ausgelegt, dass man auch relativ lange Themen haben kann mit tausenden Beiträgen, auch Zehntausenden. Das sieht man teilweise auch schon in größeren Discourse-Instanzen. Also man hat auch die typischen Dinge, die man in Foren so hat, also eine Suchfunktion global. Man kann das komplette Forum durchsuchen, man kann einzelne Kategorien durchsuchen, man kann auch Themen durchsuchen, die eben sehr lange werden. Ansonsten so die Bedienung per Mail, die soll sich sehr stark an Maillisten anlehnen. Also das funktioniert dann im Prinzip genauso. Man bekommt was zugeschickt, antwortet drauf. Man erstellt ein neues Thema, indem man an eine bestimmte Mailadresse eine Mail schickt. Das taucht dann ungefähr 5 Minuten später auch im Webforum auf und wird dann auch per Mail an alle anderen verteilt. Und ja, was könnte man noch sagen? Was auch jetzt schön ist bei Discourse, was ich auch gerne erwähne, ist die Einstellmöglichkeit für die Benachrichtigungen. Also man kann auf Themen, Kategorien und Beitragsebene, Quatsch, auf Themen- und Kategorieebene einstellen, welche Arten von Benachrichtigungen man bekommen will. Es gibt auch verschiedene Stufen. Ich habe da auch mal auf dem Vorstandsblog einen Blogartikel geschrieben, den könnt ihr euch dann durchlesen, den packe ich da auch ins Pad rein. Das will ich jetzt nicht noch alles erzählen. Ja, übrigens, ihr dürft gerne dann auch Fragen stellen, kommt ruhig ans Saalmikro, wenn euch irgendwo was unklar ist zum Thema Diskurs etc. Ja, erstmal mache ich weiter. Ja, jetzt nehmen wir mal an, ich benutze Diskurs und ich finde nicht so wirklich eine Kategorie, wo mein Beitrag reinpasst. Und ich hege also den innigen Wunsch, dass es doch eine neue Kategorie geben möchte. Was tue ich? Also erstmal nochmal intensiv darüber nachdenken, ob man wirklich eine neue Kategorie braucht. Also wir hatten jetzt schon diverse Anfragen, die man aber auch anders lösen kann. Was viele nicht so bemerken, ich weiß nicht, ob das nicht offensichtlich genug ist im Diskurs, aber man kann auch in diesen Oberkategorien Beiträge anlegen. Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel das anschaut auf unserer Instanz, wir haben eine Kategorie Politik und darunter gibt es Bildung, Gesundheit, Europawahl, Piraten, DNA und Äußeres. Natürlich fällt da eben auf, dass da diverse Kategorien noch fehlen. Also beliebige Politikkategorien kann man sich ausdenken, die noch rein könnten. Das ist auch kein Problem. Man kann einfach in diese Politikkategorie gehen und dort sein Thema anlegen. Wenn wir zu einem bestimmten Themenkomplex zu viele Beiträge bekommen, können wir das auch immer noch einführen oder nachträglich verschieben. Also wir wollen da jetzt auch explizit nicht alles abbilden. Also eine andere Möglichkeit, um Kategorien zu ersetzen, sag ich mal, was von den Entwicklern auch oft empfohlen wird, sind Schlagworte oder Tags auf Englisch. Damit kann man bestimmte Themenkomplexe, Themenbereiche an das Thema anheften. Also zum Beispiel sowas wie Antrag. Oder man könnte in diesen Landesverbandskategorien ein Tag haben, das den Kreisverband enthält, damit man einfach diese Sachen schneller wiederfinden kann, ohne dass man dafür eine komplett neue Kategorie braucht. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr eine neue Kategorie wollt und ein gutes Argument dafür habt, dann könnt ihr auf dem Forum in die Kategorie Feedback gehen. Dort gibt es ein Thema, irgendwas mit Vorschläge zu Kategorienaufteilung oder sowas, und dort können wir dann eure Wünsche diskutieren. Ja, das ist ja mal sehr hübsch. Dann sagte man mir ja auch, Diskurs sei durchsuchbar. Jetzt stellt man sich vor, wir haben ja jetzt schon recht viele Beiträge und recht viele Kategorien. Und ich erinnere mich, dass vor 2 Wochen mal irgendeiner was über Stiefmütterchen geschrieben hat, was mich interessiert hat. Wie finde ich das? Also ich würde es erst einfach mal über die normale Suchfunktion versuchen. Oben rechts hat man ein Lupensymbol, dann bekommt man gleich ein Eingabefeld, dort wird auch gleich erklärt, was man suchen kann. Also man kann nach Themen suchen, Beiträgen, Benutzer oder Kategorien. Wenn das noch nicht reicht, könnt ihr auch die erweiterte Suche benutzen mit mehr Einstellmöglichkeiten. Das habe ich mir selbst noch nicht so genau angeschaut, weil das noch relativ neu ist. Dort kann man auch die Suche auf Kategorien einschränken, man kann nur bestimmte Schlagwörter suchen, man kann den User einschränken, man kann auch den Zeitraum einschränken. Also wenn man jetzt weiß, das war definitiv vor 2 Wochen, kann man sich da einen Zeitfilter bauen und findet dann das Ganze vielleicht besser. Finde ich ganz nett gemacht, ist relativ, funktioniert recht gut, recht schnell. Also die Suchfunktion kann ich sehr empfehlen. Ja, dann wenn ich da oben rechts auf meinen Avatar klicke, ne, beziehungsweise drauf gucke, dann habe ich meistens auf der rechten Seite so eine Zahl in einem bläulichen Kringel und eine in einem grünlichen Kringel. Was hat das denn zu bedeuten? Also die blaue Zahl, das sind Aktionen oder Aktivitäten allgemein. Das ist relativ unterschiedliches Zeug. Also das sind sowas, so Dinge wie Likes zum Beispiel, die man bekommen hat, Antworten auf seine Beiträge, Antworten auf, ich glaube, auf Themen, die man verfolgt, tauchen dort auch auf. Was haben wir noch? Wenn der eigene Benutzername irgendwo erwähnt wird mit @, dann bekommt man dort das auch angezeigt. Was haben wir noch? Genau, wenn man zitiert wird, bekommt man auch dort eine Meldung, die dann diese Zahl im blauen Feld erhöht. Und wenn man das dann anklickt, den Avatar, und sich die Einzelsachen anschaut, hat man eine Liste mit diesen Aktivitäten. Links ist immer ein kleines Symbol, das anzeigt, welche Art von Aktivität das ist. Und wenn man das Ganze noch nicht gesehen hat, wenn man das nicht offen gehabt hat, ist das so blau hinterlegt, und wenn man es schon gesehen hat, ist es dann einfach weiß wie der Hintergrund. Das andere, die grüne Zahl, das ist die Anzahl der direkten Nachrichten oder persönlichen Nachrichten, also PN, DM, das nennt ja jedes System ein bisschen anders. In Discord sagt man dazu PNs. Und die tauchen auch in dieser Liste auf mit den Aktivitäten. Ja, das allgemein, das wird noch nicht so stark benutzt, habe ich gesehen, aber das ist schon recht empfehlenswert, dass man kann sich untereinander Nachrichten schicken. Also man kann Nachrichten an einzelne oder an mehrere Benutzer schicken und hat dann relativ ähnliche Funktionen zu einem Thema, aber eben es ist intern. Also man kann da mit 5 Leuten sich unterhalten, so ähnlich wie in einer Twitter-GM-Gruppe. Ja, das ist ja sehr, sehr schön. Kinders, ihr dürft gerne Fragen stellen. Also ich muss jetzt nicht alle Fragen selbst stellen, ne? Tensor. Ja, ich habe da jetzt auf der SGE-Presseliste ja einen Gedankenaustausch mit der Frau Gabelmann bezüglich 1. Mai-Artikel und dort wurde unter anderem gesagt, dass die Frau Semm hier lektoriert hat. Da hätte ich gerne mal gewusst, ob die Frau Semm eine entsprechende Prüfung abgelegt hat. Tensor, das ist jetzt etwas weit vom Thema weg. Ich bedanke mich sehr für deine Frage. Die hat allerdings mit unserem heutigen Thema nichts zu tun. Ich wäre mal sehr dankbar, wenn Fragen zu Diskurs kommen würden. Alles andere können Dann wir an einem anderen Punkt besprechen, Tensor. Du stelle ich die kennst Frage das. morgen nochmal und mache mich wieder zur Presse. Ich wusste nicht, was heute Thema ist. Entschuldigung. Ja, Thema ist heute tatsächlich Diskurs. Ja. Fragen zu Diskurs, bitte. Okay, dann mache ich halt weiter, ne? Ja. Oben drüber hat man ja, wenn man jetzt einfach forumpiratenpartei.de aufruft und angemeldet ist, alle Kategorien, alle Schlagwörter und daneben dann nochmal Kategorien. Das ist bei mir orange hinterlegt. Ne? Aktuell neu ungelesen angesagt. Angesagt. Wie kommen denn überhaupt Themen dazu angesagt zu sein? Genau weiß ich es auch nicht. Es geht dort irgendwie um die Aktivität. Wie das berechnet wird, weiß ich nicht. Ich denke, dass die Anzahl der Aufrufe ist es, glaube ich. Irgendwie die Anzahl der Likes und die Anzahl der Antworten irgendwie zusammengerechnet. Aber ich habe mir das heute auch, ich habe heute auch überlegt, wie das zustande kommen könnte, aber ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Müsste ich nochmal nachschauen. Mist! ja, so prinzipiell gesehen, so diese Schaltflächen da oben mit alle Kategorien, alle Schlagwörter etc. Kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen? Vor allen Dingen einmal alle Kategorien und dann nur Kategorien. Wie darf ich das denn deuten? Also das ganz links ist die Kategoriennavigation oder Schnellnavigation, wie man das nennen mag. Dort bekommt man also beim Klick auf alle Kategorien, wenn man jetzt auf der Startseite anfängt, bekommt man erstmal eine Liste aller Kategorien. Wenn man sehr viele Kategorien hat, wie zum Beispiel bei uns jetzt, glaube ich, aus 20 oder so, dann bekommt man dann auch eine Suchfunktion innerhalb der Kategorien. Also wenn man dort seinen Langverband irgendwie nicht findet in der Liste, kann man auch da einfach mal den Namen eintippen und bekommt dann die eingeschränkte Auswahl angezeigt. Was man da jetzt sieht, sind die Oberkategorien. Also das sind jetzt bei uns Politik, Partei, Feedback, Smalltalk und sowas auf oberster Ebene, also auf Bundesebene. Und dann darunter die Spezialkategorien für junge Piraten und für die Landesverbände. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Liste Politik auswählt, ändert sich dann auch die Darstellung ein bisschen. Dann steht oben Politik mit der Farbe Orange. Das ist dann unsere interne, unsere organisatorische Kategorie. Und da gibt es dann wieder Unterkategorien, die jetzt dann in diesem zweiten Feld rechts neben Politik aufgelistet sind. Also wieder eine durchsuchbare Liste. Und also die dritte Ebene hier ist dann die außer der Schlagwörter. Genau, also wenn man jetzt dann Politik auswählt, dann zum Beispiel Piraten-DNA unter Schlagwörter, dann Basisdemokratie, bekommt man dann alle Beiträge in der Kategorie Piraten-DNA mit dem Schlagwort Basisdemokratie. Also man kann diese Schlagwörter immer auf oberster Ebene benutzen oder eben weiter unten, wenn man es noch weiter einschränken will. Ja, das ist eine Button, das ist jetzt bei mir. Genau, wenn man auf der Kategorie Übersicht ist, also wenn man auf die Startseite geht, dann hat man rechts diese Buttons für die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich die Startseite anschauen kann. Standardmäßig ist Kategorien aktiviert, dann bekommt man diese Übersichtsseite mit den aktuellen Themen und den Oberkategorien mit drunter kleinen Unterkategorien. Was ich auch noch dazu sagen will, lest euch bitte diese Texte durch, die auf der Startseite stehen unter den Kategorien. Dort ist auch ein bisschen erklärt, was da reingehört. Also bis jetzt läuft es ganz gut. Also die meisten Leute posten tatsächlich in der richtigen Kategorie. Also das scheint schon bei den meisten anzukommen. Genau, was haben wir noch? Wir haben aktuell. Aktuell ist einfach eine Liste aller Beiträge. Also die mit der neuesten oder letzten Aktivität sind oben. Und wenn man in diesen Themen schon mal aktiv war, dann bekommt man dort auch angezeigt, wie viele neue Beiträge dazugekommen sind, seitdem man zum letzten Mal in diesem Beitrag war, in diesem Thema war. Das ist also ein kleiner blauer Kreis hinter dem Titel des Themas mit einer Zahl. Was auch schon bemängelt wurde, ist die Liste, man kann nicht so gut unterscheiden, welche Themen man schon gelesen hat und welche nicht. Also die schon gelesenen Themen sind dort so ein bisschen hellgrau geschrieben, also der Titel ist ein bisschen hellgrau. Und bei den Themen, die man noch nicht sich angeschaut hat, hat man eine schwarze Schrift. Dann gibt es noch ungelesen. Ungelesen ist dann einfach das Ganze gefiltert auf die Themen, in denen man schon mal aktiv war, also in denen man schon mal einen Beitrag geschrieben hat oder die man auch manuell auf Folgen gesetzt hat. Dann gibt es noch neu. Das wird dann, die Sachen werden auch nur angezeigt, wenn tatsächlich etwas da ist. Also wenn man jetzt keine neuen Themen irgendwo hat, dann wird auch dieser Menüpunkt neu gar nicht angezeigt. Also wenn ihr das jetzt anschaut, kann es sein, dass bei euch vielleicht gar kein neu steht oder kein ungelesen. Ich glaube, da habe ich schon alles erklärt. Ja. Jo, dann gucken wir mal einfach weiter durch. Das Hamburger Menü bietet ja eine FAQ, ein Über uns und Tastenkombinationen. Tastenkombinationen. Das heißt also, das Ding ist tatsächlich komplett nur über die Tastatur bedienbar, ja? Also ich benutze das nicht so oft, aber man kann es schon sehr, sehr gut nutzen über die Tastatur. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dem Editor Vim so ein bisschen nachempfunden ist. Also so dieses G, das man da hat, oder irgendwie J, um Beiträge zu selektieren. Also es ist eher etwas für Power-Use, aber man kann sich das definitiv mal anschauen. Es gibt einige, die sind sehr praktisch. Was haben wir zum Beispiel, wenn man in einem Thema ist und antworten will, muss man nur Shift-R drücken, dann geht unten der Editor auf, um etwas zu beantworten. Mit Shift-Enter kann man das dann absenden, mit Shift-R wieder neue Beiträge erzeugen, also man kann das dann fast benutzen wie ein Chat-Programm, sag ich mal. Ja, das ist ja auch sehr hübsch, das ist, dient ja auch der Barrierefreiheit, ne? Finde ich auch nicht schlecht. Was ich ein bisschen schwierig zu finden finde, das sind tatsächlich so die Einstellungen und die Ecke, wo man diese direkten Nachrichten verschicken kann. Kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen? Also die beiden Dinge sind in diesem Avatar-Menü, also wenn man rechts auf das eigene Benutzer-Logo oben rechts klickt, dann bekommt man diese Liste mit den Aktivitäten, die ich schon erwähnt habe, und darunter sind dann drei kleine Symbole, die ein bisschen arg klein sind, finde ich. Das mittlere steht dann eben für die direkten Nachrichten oder Gruppennachrichten und das rechte steht dann für die persönlichen Einstellungen, also dieses Zahnrad, das man kaum erkennen kann auf meinem Monitor. Okay, in den Einstellungen gibt es auch mal verschiedene Unterbereiche, also man kann dort zum Beispiel sich einstellen, welche Arten von Benachrichtigungen man bekommen will. Man kann dort auch den Mailinglisten-Modus aktivieren, der dazu führt, dass man zu jedem Beitrag in Discord eine Mail bekommt. Das ist ein bisschen viel, also wenn man das alles manuell filtern will, kann man das gerne machen. Da hatte ich schon ein paar Mal Anfragen von Leuten, die das irgendwie mal aktiviert haben und sich dann gewundert haben, dass sie dann den ganzen Tag zugespammt werden. Da kann man auch sein Passwort ändern und man kann ein bisschen an der Oberfläche was anpassen. Es gibt auch so ein schwarzes Farbschema, habe ich jetzt noch nicht benutzt. Wer das mag, kann das gerne mal testen. Ja, habt ihr wirklich gar keine Fragen dazu? Hallo Zuhörerschaft, mir gehen jetzt langsam aber sicher auch die Fragen aus. Wir können uns ja noch ein bisschen gemeinsam durch Discourse durchklicken. Ich würde vielleicht noch ein paar Kategorien zeigen, was man damit machen kann und was man dort schreiben sollte. Ja, mach das gerne. Ja, also wer es nachvollziehen will, geht jetzt einfach mal auf forum.piratenpartei.de. Wie gesagt, wir haben dort unsere Kategorienübersicht. Die ersten paar Kategorien sind die Bundeskategorien. Wir haben das jetzt nicht extra hingeschrieben. Wir haben einfach gesagt, das sind jetzt die Parteikategorien. Dort kann man alles schreiben, was jetzt für Leute in der ganzen Piratenpartei interessant sein könnte. Die grobe Aufteilung für die großen Themenbereiche ist Politik und Partei. Politik ist jetzt jede Art von politischer Diskussion, also das kann irgendwas Tagespolitik sein, das kann die Ausarbeitung von Anträgen sein, was wir auch sehr gerne in Diskurs hätten. Das kann Diskussion über irgendwelche Piratenstandpunkte sein. Ja. Für gewisse Themenkomplexe haben wir schon Unterkategorien eingerichtet. Ja. Wenn man jetzt noch keine Kategorie hat, für irgendwas Bestimmtes einfach Politik nehmen, dort schreiben. Das passt dann schon. So, Partei, da geht es dann so ein bisschen um die innerparteiliche Organisation, Satzungsfragen, Satzungsfuhr, rechtliche Fragen. Parteiveranstaltungen haben wir. Darunter gibt es auch einige nicht öffentliche Arbeitsbereiche für den Vorstand zum Beispiel oder für irgendwelche anderen Teams, die das gerne hätten. Anträge zum Beispiel kann man da diskutieren zu innerparteilichen Dingen, also sonstige Anträge zur Organisation einfach in Partei reinwerfen. Dann, speziell wenn man Satzungsänderungsanträge hat, sollte man die am besten in Partei, Satzung und Rechtliches diskutieren, also Parteiüberkategorie und dann Satzungsrechtliches die Unterkategorie. Dann haben wir noch die Spezialkategorie Fragen und Antworten. Das ist was ein bisschen gedacht wie auf Stack Overflow oder Stack Exchange, wenn das jemand mal sagt. Also jemand stellt eine konkrete Wissensfrage, wie kann ich Plakate beantragen, was auch immer. Und muss sie unbedingt sinnvoll sein, die Frage. Man sollte sich natürlich darüber Gedanken machen, ganz klar, aber wenn man irgendwas nicht weiß, kann man dort einfach reingehen und dort die Frage stellen und die Hoffnung ist, dass dann auch genügend Leute das lesen und sinnvoll beantworten. Wenn man dann eine sinnvolle Antwort bekommen hat, kann man auch dann das Thema markieren als gelöst. Diskussionen sind jetzt in diesem Bereich nicht erwünscht, das verschieben wir dann auch gleich, wenn das auftritt. Wird jetzt noch nicht so intensiv genutzt bis jetzt. Wäre schön, wenn sich noch mehr Leute mal einfinden und einfach mal ein paar Fragen stellen. Ist ja so, wenn schon mal ein paar Fragen da sind, dann sind auch andere motiviert, einfach mal noch eine Frage zu stellen. Da gibt es eine Kategorie P-Shop für Wünsche. Also falls jemand irgendeinen Artikel weiß, kennt, haben will, der im P-Shop verkauft werden soll, könnt ihr dort einstellen. Auch noch wichtig ist die Kategorie aktuelle Frage. Wenn wir wieder eine Frage vom Bundesvorstand per Mail verschicken, kann die dort dann diskutiert werden. Und wir nehmen auch Vorschläge entgegen. Es gibt da ein Thema, da könnt ihr Vorschläge einstellen für die Frage und wir suchen uns dann davon irgendwas aus. Aktuell wird dieser Bereich, also diese Kategorie aktuelle Fragen auch genutzt, um diese Fragen aus dem Antrag SO007 vom letzten Parteitag zu diskutieren. Das ist ja ein Auftrag an die Partei, diese Themen zu diskutieren und deswegen haben wir jetzt gestern, glaube ich, mehr Themen angelegt, in denen dann über diese Fragen aus diesem Antrag diskutiert werden kann. So, dann haben wir noch eine Überkategorie namens Feedback. Dort geht es um Discourse. Also wenn ihr Fragen zu Discourse habt oder Anregungen oder irgendwelche Probleme mit eurem Browser, die mit Discourse zu tun haben könnten, dann könnt ihr die dort stellen. Dort unterhalb gibt es dann auch noch eine Testkategorie, in der einfach mal getestet werden kann. Also könnt ihr Themen anlegen und nach Belieben rumspielen. Dann gibt es noch einen Bereich Smalltalk für sonstige Diskussionen. Ist jetzt nicht festgelegt, was da diskutiert wird. Kann man nutzen, wie man mag, sag ich mal. Ja, das war nochmal die grobe Übersicht, was es so gibt. Gibt es jetzt vielleicht irgendwelche Fragen? ISF, bitteschön. Ja, hallo. Ich habe eine kurze Frage, oder zwei. Erstens, wird es irgendwann die Funktion wieder geben, dass man mehrere Beiträge selektieren kann, um dann in Anführungsstrichen seinen Status mit Nachverfolgung und dass man weitere Mails bekommen möchte, geben? Oder ist das geplant, so wie es jetzt ist, dass jeder Beitrag einzeln selektiert werden muss? Was meinst du mit selektieren genau? Also, wenn ich ein Thema oder einen Bereich habe, kann ich ja meine eigene Priorität dort festlegen. Also du kannst auf Kategorienebene einstellen, wie die Benachrichtigungen funktionieren sollen, und du kannst das auf Themenebene einstellen. Das meinst du, glaube ich. Richtig. Aber es ist ja jetzt einfach so, da ja die ziemlich grobe Richtung jetzt nur vorgegeben ist, ist es ja so, dass da viele, viele Fragen sind, wo ich einfach sage, die ganze Diskussion interessiert mich nicht. Ich kriege sie aber immer wieder angezeigt, weil sie immer wieder nach oben springt, weil ja immer das Aktuellste oben steht. Also wenn du einzelne Themen nicht mehr bekommen willst, dann musst du wirklich auf Themen gehen und dann dort die entsprechende Option auswählen. Ich wüsste nicht, dass man das irgendwie für mehrere Themen machen könnte. Also es gibt eine Möglichkeit, man kann in dieser Ansicht, ich glaube es bei mir leider nicht gerade, deswegen kann ich es auch nicht so nachvollziehen, mit dieser ungelesenen Ansicht gibt es eine Möglichkeit zu ignorieren, und da kann man auch Themen dauerhaft ignorieren, soweit ich weiß. Okay. So, und das betrifft für alle, die dort angezeigt werden. So, und die zweite Frage ist, wir haben ja jetzt im Moment nur Bund und Land. Wie ist das geplant mit den weiteren, weil es soll ja für alle sein, die Diskursebene auf die unteren Kreisverbände zu erweitern? Also wir haben erstmal nicht mehr als zwei Kategorieebenen, wie gesagt. Wir müssen dann die Ebene der KVs oder Bezirksverbände, was es da so gibt, müssen wir mit Tags, mit Schlagworten abbilden. Das passiert teilweise schon, also ich habe das schon gemacht. Es ist aktuell so, dass man als normaler Benutzer keine neue Tags anlegen kann. Es läuft aktuell so, dass ich mir das manchmal anschaue, und wenn ich sehe, dass das zu einem bestimmten KV gehört, dann erzeuge ich einfach das Tag. Das entsteht dann quasi so nach und nach. Was ich gesehen habe als Workaround, man schreibt einfach als erstes Wort in das Thema den Kreisverband rein, also in eckigen Klammern. Wenn ich das sehe, dann gehe ich rein und erzeuge dort einen Tag und lösche das von wieder weg. Also das ist so die einfachste Möglichkeit. Man kann auch einfach mal in Feedback kommen, da gibt es irgendwas zu Tags, auch ein Thema. Dort fragen, können wir gerne KV Hintertupfingen bekommen, dann kann ich das auch anlegen. Man kann das auch so nutzen, dass man wirklich nur die Beiträge sieht aus seinem KV. Also man kann dann auf seine Landeskategorie gehen und dort dann das Schlagwort auswählen, KV Hintertupfingen, und bekommt dann nur die Beiträge, die mit diesem KV zu tun haben. Das kann man dann auch, ich glaube, man kann auch sogar die Benachrichtigungen einstellen für Schlagwörter. Also wenn man jetzt eine Schlagwortübersicht offen hat, genau, dann kann man auch rechts die Benachrichtigungseinstellungen ändern. Also man kann sich dann auch die Themen zu einem bestimmten KV komplett per Mail zuschicken lassen. Danke. Ja, danke schön. Weitere Fragen? Ihr seid dran. Ja, wenn nichts kommt, dann kann ich auch noch mal kurz erzählen, was für die nähere Zukunft geplant ist an Weiterentwicklung. Ich meine, wir sind jetzt in einer Ausprobierphase. Es werden sicher noch einige Plugins dazukommen mit mehr Funktionen. Es sind auch schon einige Sachen eingebaut, die noch keiner benutzt hat, weil es noch keiner gefunden hat wahrscheinlich, oder sich keiner getraut hat, das zu benutzen. Also Dinge wie zum Beispiel gespeicherte Suchen, also man kann sich Suchabfragen abspeichern. Was haben wir auch noch Schönes? Genau, das mit dem Markieren von gelösten Fragen, das hat, glaube ich, auch noch keiner benutzt. Aber ich denke, das wird sich dann so nach und nach ergeben, und ich versuche dann auch hin und wieder in Themen mal Tipps zu geben, wenn jemand ein Feature nicht findet. Und was auch dazu kommt, sind verschiedene Posts in Feedback, verschiedene How-Tos zur Benutzung von bestimmten Features. Ich glaube, ich habe schon eins geschrieben zum Thema verknüpfte Beiträge, weil man oft das Problem hat, dass Diskussionen ein bisschen entgleisen. Und damit hat man in Discord eine eingebaute Möglichkeit, Diskussionen abzuspalten von einem bestehenden Thema. Was wir noch so geplant haben, ist das Erstellen von Beiträgen per Mail, das ich schon erwähnt habe. Das kann dann so laufen, dass jede Kategorie eine eigene Mailadresse bekommt. Das ist sowas wie Forum plus Test at piratenpartei.de. Das funktioniert tatsächlich schon. Das führt dann dazu, wenn man dorthin schreibt, dass ein Thema in der Kategorie Test angelegt wird. Was auch noch kommen wird, sind die Abzeichen von Discourse. Discourse hat eine Funktion, die bei Bereichen bestimmter Schwellen dann den Benutzern ein Abzeichen gibt. Also zum Beispiel, wenn man 100 Beiträge geschrieben hat, bekommt man ein Badge oder ein Abzeichen, hat 100 Beiträge geschrieben oder hat den ersten Like bekommen oder sowas. Ich muss das noch ein bisschen reduzieren, weil es momentan so viele verschiedene Abzeichen gibt, dass man täglich irgendwas anderes bekommt. Also ich muss mir die Liste noch ein bisschen genauer anschauen und dann sinnvolle Dinge aktivieren, damit das nicht zu viel wird auf einmal. Ja, dann, was noch kommt, ist die ganze Integration in unseren Basisentscheid, der irgendwann mal dieses Jahr starten soll, nach Plan. Discourse ist von Anfang an als Diskussionstool für den BIO geplant gewesen. Also wir haben uns damals 2013 in der Projektgruppe schon Gedanken gemacht, was man da machen könnte, ob man selbst etwas programmieren sollte. Wir waren dann aber ganz froh, als wir Discourse gefunden haben und haben dann gesagt, das ist eigentlich unser Tool für die Zukunft. Und ja, jetzt 5 Jahre später haben wir Discourse im Einsatz. In der Schweiz läuft Discourse schon seit 2 Jahren mit der Integration in den BIO. Also man hat einen BIO-ID-Server, der dann auch die Funktion anbietet für Discourse, dass man Kategorien erstellt, die nur von Piraten gelesen und geschrieben werden können, zum Beispiel. Man kann es auch so machen, dass User sich freiwillig ein Abzeichen Pirat geben können, also das dann wirklich offiziell. Ja, also man bekommt das Info von dem ID-Server, von diesem BIO-ID-Server, der sagt dann, okay, das ist ein Mitglied. Und dann kann man sich als Pirat ausweisen, sozusagen. Das kommt dann, wenn das Ganze an den Start geht. Dafür habe ich ein Plugin geschrieben, das wie gesagt in der Schweiz schon im Einsatz ist. Wenn wir da mit dem ganzen Datenschutzzeug durch sind, in, ich hoffe, erst 2-3 Monaten, können wir das dann entsprechend nutzen. Das ist dann auch so gedacht, dass man quasi in Discourse Anträge, Antragsideen diskutiert. Man hat dann ein Thema. Der erste Beitrag wird dann als Antragstext gesehen und darunter kann man dann so die Antragsentwicklung diskutieren. Und es gibt dann einen Button, den kann man anklicken und dann wird der Antragstext, also der erste Beitrag, einfach als Antrag beim BIO eingereicht. Und da wir auch beim letzten Parteitag beschlossen haben, dass wir für den Parteitag die gleichen Tools benutzen wollen, wie für den BIO, dann wird das auch hoffentlich so beim übernächsten Parteitag so laufen, dass man dort dann auch gleich BPT-Anträge aus Discourse-Themen erstellen kann. Das läuft auch schon in der Schweiz so. Ja, jetzt vielleicht irgendwelche Fragen. Na, wie gesagt, das ist jetzt euer Zeitraum, wo ihr die Fragen stellen könnt, die euch auf den Nägeln brennen. Myself. Ja, ich habe mal eine Frage. Wenn das in der Schweiz läuft, warum haben wir, du hast jetzt gesagt Datenschutz und Sonstiges. Das heißt, das ist nicht konform, was in der Schweiz läuft? Doch, das Ganze ist schon extrem datensparsam gebaut worden. Da legen die Schweizer auch sehr viel Wert drauf. Die haben nicht diesen ganzen offiziellen Kram wie bei uns jetzt, sag ich mal. Aber die Datenschutzsensibilität, sag ich mal, in der Schweiz ist auch schon relativ hoch. Also ich habe da auch recht viel gemacht an der Sicherheit von Discourse, dass da auch nicht so viele Daten gespeichert werden. Da hat Discourse standardmäßig zum Beispiel IP-Adressen lockt, was ich dann ein bisschen mit Gewalt ausgebaut habe. Es geht da mehr um den formalen Prozess, das ganze System dann entsprechend abzunehmen und das dann zuzulassen. Eine interessante Frage ist immer, wie bekommt man die Mitgliederdaten raus aus der Mitgliederdatenbank? Das geht in der Schweiz relativ einfach. Da gibt es eine Mitgliederdatenbank mit der Schnittstelle, wo man das rausziehen kann. Wie das genau jetzt in Deutschland läuft mit dem PRM, das muss ich dann noch mit dem Entwickler und den Leuten diskutieren, die sich damit auskennen. Also dann so eine technische Frage und eine Datenschutzfrage momentan. Und die Hauptfrage ist eben, wie bekommt man die Mitgliederdaten möglichst sicher und datensparsam in diesen ID-Server rein? Das ist dann so die Herausforderung. Was ist da noch zu tun? Ja, das war's dann so im Groben. Ja, ich habe Fullerin am Mikro. Der Jan Scheiberl hat doch schon vor Jahren das fertig programmierte OAuth-Tool für die Piraten geschrieben. Da fehlte doch nur noch der Treiber für die Mitgliederdatenbank. Was ist denn daraus geworden? Da war doch schon alles drin. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mich damals ein bisschen damit beschäftigt und das Ganze ist wirklich eingeschlafen, kann man sagen. Das war nicht OAuth, sondern das war OpenID. Was wir jetzt mit diesem BYD-Server gemacht haben, das ist tatsächlich OAuth 2. Das war für unsere Zwecke ein bisschen besser geeignet. Das haben auch ein paar Dinge gefehlt beim ID-Server. Wir haben das, glaube ich, damals echt diskutiert vor 5 Jahren, aber ich kann mich nicht mehr wirklich an die Argumente erinnern. Also ich bin mir sicher, dass wir uns das angeschaut haben, aber das hat dann so nicht funktioniert für unser System. Also ich weiß von damals nur, dass es irgendwie technisch schon lange fertig war und dann Datenschutzbedenken ausgeräumt werden müssen. Und als die dann ausgeräumt waren, hat sich, glaube ich, niemand mehr gefunden, die Anbindung an die Mitgliederdatenbank zu programmieren. Ja, ich glaube, jetzt war einfach das Problem der fehlenden Beteiligung tatsächlich, dass dann keiner was gemacht hat. Ich habe mir auch den Code angesehen, der endet einfach irgendwann 2012, glaube ich. Da ist auch nichts mehr passiert und ja, müsste man mal im Testbetrieb haben, das Ganze. Aber gut, wenn wir jetzt den ID-Server haben vom Bio-System, dann können wir das im Prinzip für alles nutzen. Das ist ein bisschen blöd, wenn man eine zweite Lösung für ein ähnliches Problem hat, aber hat sich jetzt eben so entwickelt. Und wir haben jetzt bei dem ID-Server, diesem BYD-Server, den Vorteil, dass der jetzt schon fast 2 Jahre in der Schweiz recht gut läuft, wird jetzt auch noch regelmäßig weiterentwickelt. Man findet ja immer noch so einige Dinge, die nicht so ganz passen oder die noch besser sein könnten. Und da haben wir dann schon eine relativ stabile Lösung, wobei man sagen muss, dass die Schweizer Piraten relativ klein sind. Also das ist nicht so, wenn die große, naja, nicht mehr so große deutsche Piratenpartei dann diesen Server stürmt, kann das vielleicht ein bisschen anders laufen, aber mit den dieser, sagen wir, 2-3-stelligen Piraten, aktiven Piratenanzahl in der Schweiz läuft das Ganze aktuell sehr gut. Naja, weitere Fragen zu Discourse, bitte. Wenn es im Prinzip jetzt erstmal keine anderen Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, machen wir für heute schlicht und ergreifend mal Schluss. Wir können dann ja auch in 2, 3, 4 Wochen, wenn das System ein bisschen länger läuft und ihr es ein bisschen länger benutzt, nochmal so einen dicken Engel zu Discourse machen. Dann gibt es vielleicht auch mehr Fragen und mehr Anmerkungen dazu. Tobias, hast du denn noch ein paar Worte von bleibendem Wert für die Gemeinde? Ja, Discourse ist toll, benutzt es oder so. ja, es ist schon gut angelaufen, würde ich sagen, mit 310 Benutzern, über 3000 Beiträgen, aber das kann natürlich noch mehr werden. Wir werden ja jetzt dann demnächst noch Diskussionsbeiträge einstellen zum Parteiprogramm. Das wird sicher noch ganz interessant. Und vielleicht, wenn dann der Bio wirklich anläuft oder jetzt sind wir natürlich jetzt von dem BPT, also wenn ihr Anträge habt, irgendwie, die ihr diskutieren wollt, stellt die bitte da ein. Oder wenn ihr einfach Ideen habt, die nicht so ganz ausgereift sind, stellt sie nicht gleich als Antrag ein, sondern stellt sie erstmal in Discourse und diskutiert das, weil es werden dann garantiert Fehler gefunden und dann könnt ihr, glaube ich, einen besseren Antrag einreichen. Was dann vielleicht von der Antragskommission kommt, ist, dass wir dann, ich denke, das werden wir tatsächlich machen, dass wir einfach jeden Antrag, der eingeht, dort verlinken, damit wir einfach einen zentralen Platz haben, wo wir das diskutieren können. Ja, ansonsten habt Spaß mit Discourse, macht nicht alles kaputt. Und ja. Naja, du passt ja drauf auf, dass nichts kaputt geht, ne? Okay, gut. Wenn dann tatsächlich nichts mehr weiter ist, dann würde ich sagen, schließen wir die Sitzung für heute halt mal eine Viertelstunde früher. Dann bedanke ich mich bei dir, Tobias, für deine Zeit, bei den Fragestellern fürs Fragestellen, bei den Zuhörern fürs Zuhören und wünsche euch allen einen schönen Abend und freue mich schon auf den nächsten dicken Engel mit euch. Tschüss!